Es war fast schon Abend, als er nach Hause kam, also musste er an die 6 Stunden lang herumgeirrt sein. Welchen Weg und wie er zurückgekommen war, erinnerte er sich nicht. Er kleidete sich aus und am ganzen Körper zitternd wie ein abgehetztes Pferd legte er sich auf den Schlafdivan, zog seinen Mantel über sich und verlor sofort das Bewusstsein. Die Dämmerung war schon angebrochen, da wurde er von einem furchtbaren Geschrei aufgestört. Was war das nur für ein Geschrei? Solche unnatürlichen Töne, solch ein Geheul, ein Stöhnen, Knirschen, Weinen, Schlagen und Schimpfen hatte er noch nie vernommen. Er konnte sich solche Gräuel, solche Raserei nicht einmal vorstellen. Voll Schrecken erhob er sich und setzte sich auf. Sein Atem ging schwer und verursachte ihm Qualen. Die Schläge, das Geschrei und die Schimpfwörter wurden immer stärker und lauter. Er vernahm zu seiner größten Verwunderung die Stimme seiner Wirtin. Sie heulte, kreischte und klagte. Sie sprach die Worte so hastig, dass man nicht verstehen konnte, um was sie flehte. Gewiss, dass man aufhören sollte, sie zu schlagen, denn man prügelte sie auf der Treppe unbarmherzig. Die Stimme des Schlagenden klang so schauerlich vor Wut und Raserei, dass man bloß ein Keuchen vernahm, und er sprach ebenso unverständlich und hastig und verschluckte sich immer dabei. Plötzlich erbebte Raskolnikow am ganzen Körper. Er hatte die Stimme von Ilja Petrowitsch erkannt. »Er ist hier und schlägt die Wirtin. Er schlägt sie mit Fäusten, stößt ihren Kopf auf die Stufen, das ist klar.« Man hörte es an den Lauten, am Geheul, an den Schlägen. »Was ist denn geschehen? Hat sich die Welt verwandelt?« Man hörte, wie aus allen Stockwerken Menschen sich auf der Treppe ansammeln. Stimmen, Ausrufe erschallen, man läuft, trampelt, schlägt die Türen zu, rennt zusammen. »Aber weshalb denn? Weshalb und wie ist das denn möglich?« wiederholte er und glaubte in allem Ernst, er hätte den Verstand verloren. Aber nein, er hört es doch zu deutlich. Also wird man gleich auch zu ihm kommen. Denn das ist sicher wegen gestern. O Gott! Er wollte die Tür zuhaken, konnte aber die Hand nicht erheben. Und es wäre ja auch nutzlos gewesen. Die Angst lag auf seiner Seele wie Eis, hatte ihn zermalmt, gelähmt. Aber nach und nach hörte dieser Radau, der sicher etwa 10 Minuten gedauert hatte, auf. Die Wirtin stöhnte und ächzte, Ilja Petrowitsch drohte und schimpfte zwar noch immer, endlich schien aber auch er ruhiger zu werden. Jetzt hörte man ihn nicht mehr. »Ist er fortgegangen? Herrgott!« »Ja, nun geht auch die Wirtin fort. Sie stöhnt und weint noch. Nun schlägt auch sie ihre Türe zu. Jetzt gehen die Menschen die Treppe hinunter in ihre Wohnung. Sie bedauern, streiten, rufen einander allerhand zu. Bald erhebt sich ihr Gerede bis zum Geschrei, bald sinkt es zum Geflüster hinab.